Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung gab es am 5. Juli im Hafen Haeju eine Gedenkveranstaltung der Besatzung des Schiffes unter kambodschanischer Staatsflagge Everbright. Die Redner unterstrichen, dass sich Präsident Kim Il-sung als der hervorragendste Politiker im 20. Jahrhundert, der weltweit anerkannt werde, um die koreanische Revolution, die Sache der Souveränität in der Welt und die Freundschaft zwischen den Völkern außerordentliche Verdienste erworben habe, dafür bei allen Völkern der Welt absolutes Vertrauen genieße und auch heute in den Herzen aller fortlebe. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.